Das Leben wird geregelt durch mannsinnlose Gesetze. Und wir werden vernichtet durch die Medienhetze. Wir werden unterdrückt durch die Macht der Paragraphen. Der kleine Bürger wird zum wehrlosen Sklaven. Die Karten sind gezinkt in einem sinnlosen Spiel. Wir wollen erleben, ist das zu viel? Ist das zu viel? Freiheit und Gerechtigkeit ist der Weg in eine bessere Zeit. Verschwendung, freie Meinung wird hier nicht immer akzeptiert. Demokratisch wird die Meinungsfreiheit observiert. Kindermörder kommen frei, das ist doch egal. Drogenhandel ist in diesem Land schon legal. Doch für deine freie Meinung steckt man dich in Haft. Zählung zu national, dann wirst du bestraft.